und als von tausend Jahren nur elf vergangen waren. Im letzten Jahr vom Krieg, im letzten Jahr vom Krieg. Da lag die Welt in Scherben und Deutschland lag im Sterben und schrie noch Heil und Sieg und schrie noch Heil und Sieg. Der Mensch war sehr zerbrochen, nicht nur seine Knochen. Der Mensch zerbricht sehr schnell, der Mensch zerbricht sehr schnell. Und die von den Faschisten sich nicht zerbrechen ließen, die waren nicht mehr wie, die waren nicht mehr wie. Gefoltert und geschunden, geknebelt und gebunden und gingen aufrecht doch, und gingen aufrecht doch. Und auch in den Fabriken, in Lagern und Verstecken lebten sie, kämpften noch, lebten sie, kämpften noch. Die Masken, die sie tarnten, die Stimmen, die sie warnten, die wusste nur der Wind, die wusste nur der Wind. Und Heucher gab es viele, und Kinder spielten Spiele, die sehr gefährlich sind, die sehr gefährlich sind. Und in den Bombennächten, in Höhlen und in Schächten, teilten sie ihren Hof, teilten sie ihren Hof und teilten ihre Freuden und teilten ihre Leiden und auch den Bissen Brot und auch den Bissen Brot. Und hatten eine Lehre und hatten auch Gewehre und hatten ihre List und hatten ihre List. In mehr als tausend Jahren, da hatten sie erfahren, wann ihre Stunde ist, wann ihre Stunde ist. Und wie sie kämpften, litten und lachten, liebten, stritten in Solidarität, in Solidarität. Das wird man dann noch lesen, wenn das, was sonst gewesen, ein Mensch nicht mehr versteht, ein Mensch nicht mehr versteht.